Tamayula, du hast versprochen, wenn der rechte Augenblick gekommen ist, willst du mir sagen, was ich vergessen musste, um meinen letzten Wunsch zu finden. Ist jetzt der rechte Augenblick gekommen? Sie nickte. Du musstest Vater und Mutter vergessen. Jetzt hast du nichts mehr als deinen Namen. Bastian dachte nach. Vater und Mutter? Sagte er langsam. Aber die Worte bedeuteten ihm nichts mehr. Er konnte sich nicht erinnern. Was soll ich jetzt tun? Du musst mich verlassen. Deine Zeit im Enderhaus ist vorüber. Und wo soll ich hin? Dein letzter Wunsch wird dich führen. Verliere ihn nicht. Soll ich jetzt gleich gehen? Nein, es ist spät. Morgen früh bei Tagesanbruch. Du hast noch eine Nacht im Enderhaus. Jetzt wollen wir schlafen gehen. Bastian stand auf und trat zu ihr. Erst jetzt, als er ihr nah war, bemerkte er in der Dunkelheit, dass all ihre Blüten verwelkt waren. Kümmere dich nicht darum. Auch morgen früh sollst du dich nicht um mich kümmern. Geh deinen Weg. Es ist alles gut und richtig so. Gute Nacht, mein schöner Bub. Gute Nacht, Dame Ayola. Dann ging er in sein Zimmer hinauf.